Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, mich kann man auch einigermaßen verstehen. Ich höre mich auf jeden Fall gut hier vorne. Dieses Thema zu den NGOs werde ich auf jeden Fall auch kurz nochmal streifen. Das bleibt gar nicht aus bei dieser ganzen Thematik über Boykottkampagnen gegen Israel und ihre zweifelhaften Hintergründe. Aber zu Beginn möchte ich Ihnen von einer ganz aktuellen Begebenheit berichten, die das Thema dieses Vortrags betrifft. Und in deren Mittelpunkt steht immerhin eine Gewerkschaft, nämlich jene für Erziehung und Wissenschaft, also die GEW, genauer gesagt deren Kreisverband in Oldenburg in Niedersachsen. Dieser GEW-Verband hatte Ende August in der Zeitschrift, die er für seine rund 1200 Mitglieder publiziert, einen Beitrag veröffentlicht, einen Beitrag, der den Titel trug: Palästina-Israel, Unrecht dokumentieren und Gerechtigkeit einfordern in Oldenburg nicht möglich? Fragezeichen. Sie sehen hier einen Auszug aus diesem Artikel, und darin bezichtigt der Autor, ein GEW-Mitglied namens Christoph Glanz, darin bezichtigt der Autor den Staat Israel unter anderem ethnischer Säuberungen sowie anderer schwerster Menschenrechtsverletzungen zum Nachteil der Palästinenser. Glanz behauptet sogar, schon palästinensische Kinder seien so wörtlich isolierhaft brutalen Verhören und Schlägen durch die israelische Armee ausgesetzt. Als Gegenmacht empfiehlt Christoph Glanz die sogenannte BDS-Kampagne, die einen Boykott, Desinvestitionen oder Kapitalabzug, ist wohl das korrektere deutsche Wort, und Sanktionen, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegenüber dem jüdischen Staat fordert. Auch in Oldenburg, so Christoph Glanz, gäbe es eine solche Initiative, eine solche BDS-Initiative, die jedoch bedauerlicherweise von pro-israelischen Kräften immer wieder in ihren Aktivitäten behindert und teilweise sogar bedroht werde. Nachdem die Gewerkschaftszeitung dann ausgeliefert war, gab es Protest, beispielsweise von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Oldenburg, von der örtlichen Studierendenvertretung, vom grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck oder auch vom stellvertretenden Direktor des Simon Wiesenthal Centers in Los Angeles, Rabbi Abraham Cooper, der BDS so wörtlich eine antisemitische Plattform nannte. Außerdem schickten einige GEW-Mitglieder Protestschreiben an den Vorsitzenden des Oldenburger Kreisverbands. Viele wiesen darauf hin in diesem Protestschreiben, dass Christoph Glanz, der Autor, schon häufiger als radikaler anti-israelischer Aktivist aufgefallen sei. Nach einer Propagandarede von Glanz zum Thema BDS in München im Herbst 2015 beispielsweise hatte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, hatte Charlotte Knobloch die Boykottkampagne als antisemitisch bezeichnet und gesagt, dass so wörtlich sozial nicht adäquate kauft nicht bei Juden kehre hier als so wörtlich modernisierte Form des Nazi-Jargons in der Forderung kauft nicht vom jüdischen Staat wieder. Beim sozialen Netzwerk Twitter hat sich Christoph Glanz unter dem bezeichnenden Namen Intifada of Peace angemeldet. Dort nennt er Israel gerne einen Apartheidstaat und die israelische Regierung eine rassistische Freakshow. Bereits im Jahr 2014 hatte die GEW Oldenburg, also Christoph Glanz Kreisverband, Gewerkschaftsverband, hatte die GEW Oldenburg eine Veranstaltung mit ihm durchgeführt. Eine Veranstaltung, die den bezeichnenden Titel trug: Die Psychologie des israelischen Siedlerkolonialismus. Die Proteste, die es gab, schienen Wirkung zu zeigen. Nach einigem Hin und Her, ich erspare Ihnen hier die Details, zog der GEW-Kreisvorstand schließlich die Ausgabe der Zeitschrift zurück, ging in einer Erklärung auf Distanz zu seinem Autor Christoph Glanz und beteuerte, einen Boykott Israels abzulehnen. Mit der Veröffentlichung des Artikels von Glanz habe man einen großen Fehler gemacht. Die BDS-Kampagne sei der GEW, Zitat, schlichtweg nicht als problematisch geläufig gewesen. Das sei, so wörtlich, unserer Unkenntnis geschuldet. Ein bezeichnendes Eingeständnis für eine Bildungsgewerkschaft, wie ich finde. Zugleich kündigte die niedersächsische Landesschulbehörde an, zu prüfen, ob der als Gesamtschullehrer tätige Glanz mit seinen Aktivitäten gegen geltende Vorschriften verstößt. Doch damit war die Angelegenheit noch lange nicht beendet. Die Oldenburger GEW, in der es heftige Flügelkämpfe gibt zwischen israelfeindlichen und, sagen wir, antisemitismuskritischen Kräften, die Oldenburger GEW hat ihre Distanzierung mittlerweile wieder von ihrer Website entfernt. und beklagt stattdessen eben dort nun schwere Anfeindungen gegenüber Glanz und der Gewerkschaft. Der GEW-Vorstand beteuert zwar, er lehne einen Israel-Boykott weiterhin ab, zugleich hat er aber in einem Schreiben an die Leitung und den Personalrat jener Schule, an der Glanz lehrt, dem Israelfeind so wörtlich bewusst den Rücken gestärkt, wie es in einer Erklärung heißt. Die Bundes-GEW und die Landes-GEW sind inzwischen auf Abstand zu ihrem Oldenburger Ableger gegangen und haben in einer gemeinsamen Stellungnahme erklärt, ich darf zitieren, die GEW lehnt einen Boykott Israels und antisemitische Positionen strikt ab. Die GEW distanziert sich außerdem vom inkonsistenten Vorgehen von Teilen des Kreisvorstands der GEW Oldenburg-Stadt. Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Mardis Tepe, bedauerte zudem in einem Brief an den Vorsitzenden der israelischen Lehrergewerkschaft, also gewissermaßen dem Pendant zur GEW, Yossi Wassermann heißt der gute Mann, sie bedauerte zudem die Unterstützung der israelfeindlichen Boykottkampagne aus Oldenburg. Auch 9 Oldenburger GEW-Mitglieder gingen in einem offenen Brief auf Distanz zu ihrem Vorstand, wie die Angelegenheit ausgeht, ob Glanz weiter als Lehrer arbeiten darf und ob er überhaupt irgendwelche Konsequenzen zu gewärtigen hat. Das ist derzeit alles noch offen. So viel zu einem neuen Beispiel aus Deutschland. Ich möchte aber vor allem hier zu Beginn an ein Ereignis ungleich gravierenderer Größenordnung und Bedeutung erinnern, das sich kürzlich zum ersten Mal gejährt hat. In allen werden die grauenvollen Bilder vom 13. November 2015 noch in Erinnerung sein, von jenem Tag, an dem terroristische Islamisten in Paris mehrere blutige Anschläge verübten. Der mit Abstand opferreichste Angriff ereignete sich dabei im Veranstaltungslokal Bataclan, das soeben wieder eröffnet wurde mit einem Sting-Konzert. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Dort fand der größte Anschlag statt an jenem 13. November 2015. Und dieses Bataclan liegt am prominenten Boulevard Voltaire. Mindestens 89 Menschen kamen dort ums Leben, als Terroristen während eines Konzerts den Laden stürmten und auf zahlreiche Besucher schossen. Dass die Terroristen sich ausgerechnet das Bataclan ausgesucht haben, das dürfte dabei alles andere als ein Zufall gewesen sein, denn dieses seit 1865 bestehende kulturelle Zentrum ist nicht nur besonders belebt, es wurde bis vor kurzem auch von jüdischen Eigentümern geführt. Pascal und Joël Lalou, die im September 2015 nach über 40 Jahren diese Konzerthalle verkauften, weil sie, wie so viele französische Juden in den vergangenen Jahren, weil sie nach Israel auswanderten. Zuvor hatte es dort im Bataclan regelmäßig israelfreundliche Veranstaltungen gegeben, beispielsweise eine jährliche Gala der jüdischen Organisation Migdal zugunsten der israelischen Grenzpolizei Magaf. Seit 2007 befand sich das Etablissement deshalb im Visier sogenannter antizionistischer Gruppen, die immer wieder zu dessen Boykott aufriefen. Im Januar und im Dezember 2008 kam es sogar zu heftigen, gewalttätigen Protestaktionen. Vor allem die zweite Manifestation, wir sehen hier ein Foto davon, diese zweite Manifestation im Dezember 2008 hat es in sich. Eine Gruppe vermummter Demonstranten mit Palästinensertüchern drohte damals, Zitat, wenn das Bataclan und Migdal wie in den vergangenen Jahren eine Gala für Magaf organisieren, die Grenzpolizei der israelischen Armee, dann werden das die Leute nicht mehr unterstützen und ihr werdet die Konsequenzen eurer Taten tragen. Das nächste Mal kommen wir nicht mehr zum Reden. 2011 sagte ein Mitglied der salafistischen Terrorgruppe Jaish al-Islam, übersetzt so viel wie Armee des Islam, der französischen Wochenzeitschrift Le Point zufolge bei einem Verhör des französischen Inlandsgeheimdienstes, Zitat, wir planen einen Anschlag auf das Bataclan, weil die Eigentümer Juden sind. Im September 2015 wurde bekannt, dass sich Jaish al-Islam dem Islamischen Staat angeschlossen hat und so schließt sich dann auch gewissermaßen der Kreis. Am Abend der Anschläge gab die amerikanische Band Eagles of Death Metal ein Konzert im Bataclan und auch sie, diese Band, dürfte im Fokus der Terroristen gestanden haben. Denn erst kurz zuvor hatte die Band im Barbie Club in Tel Aviv gespielt und dabei hatte ihr Frontmann Jesse Hughes, das ist der Mann, den wir hier sehen, offensiv seine Solidarität mit Israel bekundet. Einen Ort wie diesen würde ich nie boykottieren, sagte er und weiter, ich habe mich nie zuvor so zu Hause gefühlt wie hier. Der Pink Floyd-Mitbegründer Roger Waters hatte die Eagles of Death Metal zuvor in einer E-Mail aufgefordert, nicht in Israel aufzutreten. Und Hughes sagte während des Konzertes, er habe ihm, also Roger Waters, lediglich in aller Kürze geantwortet, fuck you. Jetzt darf man sich islamistische Terroristen, anders als es ja vielfach medial dargestellt wird, man darf sie sich nicht einfach als durchgeknallte Menschen vorstellen, die einfach ziellos um sich ballern. Sie sind vielmehr ideologisch geschult und gehen sehr bewusst vor. Ihre Angriffsobjekte suchen sie sich dabei, auch wenn sich das zunächst paradox anhören mag, sie suchen sie sich dabei gleichermaßen wahllos wie gezielt aus. Wahllos sind sie insoweit, als in der Ideologie der Islamisten alle Ungläubigen legitime Anschlagsziele sind, und gezielt sind sie zugleich, weil die Terroristen ganz genau auf den Symbolgehalt schauen und sich außerdem Orte aussuchen, an denen sie möglichst viele Menschen töten können. Als Hauptstadt der Prostitution und des Lasters hat der Islamische Staat, der nichts anderes kennt als Freudlosigkeit, Unterwerfung und Vernichtung, die französische Kapitale Paris in seinem Statement zu den Terroranschlägen vom 13. November 2015 bezeichnet. Seine Selbstmordattentäter schlugen koordiniert dort zu, wo man sich in Metropolen am Wochenende vergnügt, also lebt, in einer Bar, in einem Restaurant, im Fußballstadion, auf einem Konzert. Und wenn dieses Konzert dann noch an einem Ort stattfindet, den sich die Islamisten als jüdisch vorstellen und von einer Band gegeben wird, die es mit dem zionistischen Teufel hält, dann eignet es sich als Angriffsziel in ihren Augen natürlich besonders gut. Und der Anschlag auf das Bataclan hatte insoweit auch einen antisemitischen Charakter und dort kulminierte eine Entwicklung, die sowohl eine jahrelange als auch eine aktuelle Vorgeschichte hatte. Denn die Betreiber, Pascal und Joël Laloux, die den Laden wie gesagt über 40 Jahre geführt haben, die Betreiber hatten sich den ständigen Boykottaufrufen und Drohungen nicht nur konsequent widersetzt, sondern sie hatten eben sogar eine Band eingeladen, die ihrerseits nichts von Boykottkampagnen hält, ganz im Gegenteil. Wie bereits erwähnt, war Roger Waters von Pink Floyd, der die Eagles of Death Metal aufgefordert hatte, nicht in Israel aufzutreten. Und es war bei weitem nicht die erste und einzige Aktivität von Roger Waters, vielmehr hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder Künstler, beispielsweise Bon Jovi, die Rolling Stones, Elton John, Robbie Williams, Dionne Warwick, Paul McCartney und Alan Parsons, öffentlich dazu gedrängt, ihre Auftritte im jüdischen Staat abzusagen. Seit März 2011 unterstützt Roger Waters die sogenannte BDS-Kampagne, nochmal Boykott, Divestment, also Desinvestition, Kapitalabzug und Sanctions, unterstützt er die BDS-Kampagne gegen Israel. Man darf zwar davon ausgehen, dass der Pink Floyd-Mann einen Anschlag wie den auf das Bataclan nicht gutheißt, doch eine Verurteilung war von ihm so wenig zu hören wie eine Solidaritätsadresse an die Kollegen von den Eagles of Death Metal, wie man überhaupt sagen muss, dass er nie ein kritisches Wort über Terrororganisationen wie die Hamas oder den Islamischen Staat verliert, während seine Tiraden gegen Israel inzwischen kaum noch zu zählen sind. Ohnehin sind die Boykottkampagnen gegen den jüdischen Staat so etwas wie die Begleitmusik und die Vorstufe zum offenen antisemitischen Terror. Und deshalb lohnt sich ein genaues Hinsehen, wie ich es in diesem Vortrag zu leisten versuche. Zunächst etwas ganz kurz zur Geschichte und Gegenwart der BDS-Bewegung, die derzeit wohl die aktivste und präsenteste Bewegung gegen Israel ist. Sie wurde formal im Juli 2005 von mehr als 170 palästinensischen Organisationen gegründet und hat seitdem zahlreiche Unterstützer gefunden, auch Prominente wie den südafrikanischen Erzbischof Desmond Tutu, den britischen Filmregisseur Ken Loach und die amerikanische Philosophin Judith Butler oder eben, wie gesagt, Roger Waters. Diese BDS-Bewegung, die Israel als Apartheidstaat wie ehedem Südafrika betrachtet, diese BDS-Bewegung ruft zu einem alles umfassenden wirtschaftlichen, politischen, akademischen und künstlerischen Boykott Israels sowie zu einem Kapitalabzug, Embargos und Zwangsmaßnahmen auf. Sie nimmt also den jüdischen Staat als Ganzes ins Visier. Ihr Kopf, ihr Anführer gewissermaßen, ist Omar Barghouti, ein Palästinenser, der zwar selbst an der Universität Tel Aviv studiert, den jüdischen Staat gleichwohl der Apartheid bezichtigt, ihm Nazi-Praktiken und ethnische Säuberungen vorwirft. eine Zwei-Staaten-Lösung kategorisch ablehnt und jeglichen Dialog mit Israelis für unmoralisch und gefährlich hält und damit gewissermaßen Vorbildfunktion hat für die gesamte BDS-Bewegung. Und deren Aktivisten und Unterstützer treten regelmäßig mit plakativen Aktionen in Erscheinung. So findet beispielsweise jedes Jahr in über 50 Städten in den USA, Kanada, England, Südafrika und weiteren Ländern eine sogenannte Israeli Apartheid Week mit einer Reihe von Kundgebungen und Universitätsveranstaltungen statt. Auch in Berlin beteiligten sich in diesem Jahr mehrere Gruppierungen daran, insbesondere BDS Berlin und For One State and Return in Palestine. Die letztgenannte Organisation tritt übrigens ganz offen für die Beseitigung Israels sowie für einen palästinensischen Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer ein und legitimiert die tödlichen Messerattacken auf jüdische Israelis, die es ja seit dem Oktober des vergangenen Jahres gibt, ausdrücklich. Auch abseits dieser Veranstaltungswoche sind die BDS-Aktivisten besonders an amerikanischen und britischen Hochschulen ausgesprochen präsent. Die größte britische Akademikergewerkschaft, University and College Union, UCU beispielsweise, stimmte im Jahr 2010 auf ihrer Hauptversammlung für einen Abbruch der Beziehung mit der Histadrut, also dem Dachverband der Gewerkschaften Israels, weil die Histadrut im Januar 2009 den, wie es hieß, israelischen Angriff auf Zivilisten in Gaza unterstützt habe und daher den Namen einer Gewerkschaftsorganisation nicht verdiene. Schon im Mai 2007 hatte sich die UCU auf einen Boykott akademischer israelischer Einrichtungen verständigt. Studentische BDS-Aktivisten fordern in aggressiver Manier ein Ende der Zusammenarbeit ihrer jeweiligen Universität mit israelischen Einrichtungen. Sie versuchen, Veranstaltungen mit israelischen Wissenschaftlern zu sabotieren, zu unterbinden. Und wenn ihnen das nicht gelingt, stören sie die Vorlesungen massiv. Das heißt, sie versuchen, jeglichen Dialog, jegliches Gespräch mit sämtlichen in Israel tätigen Wissenschaftlern zu verhindern und damit subsumieren sie diese Individuen unter ein Kollektiv, nehmen sie also gewissermaßen in Kollektivhaftung. Sie beurteilen sie mithin nicht nach ihrem Tun, sondern nach ihrer Herkunft, was ein völkisches Verständnis von Strafrecht widerspiegelt und eine Nähe zum Nationalsozialismus deutlich macht, dem es bekanntlich auch nicht darum ging, was Juden tun, sondern darum, dass Juden eben Juden sind. Und heute genügt bereits die Zugehörigkeit zum jüdischen Staat, qua Staatsbürgerschaft, wobei auch vollkommen klar ist, dass damit natürlich jüdische Israelis gemeint sind und nicht die 20% arabischen. Auch im künstlerischen Bereich ist BDS ausgesprochen aktiv. Nicht nur der erwähnte Roger Waters, sondern auch andere Musiker wie beispielsweise Elvis Costello und Brian Eno sagten ihre Konzerte in Israel ab oder riefen dazu auf, keine Konzerte in Israel zu geben. Die amerikanische Schriftstellerin Alice Walker weigerte sich sogar, ihr preisgekröntes Buch The Color Purple, also die Farbe Lila, ins Hebräische übersetzen zu lassen. Musiker, die sich diesem Boykottaufruf widersetzen und im jüdischen Staat auftreten, wie beispielsweise Carlos Santana und Joss Stone, werden von der BDS-Bewegung massiv unter Druck gesetzt, beispielsweise mit großen Online-Kampagnen, wütenden Aufrufen und sogar mit Protestdemonstrationen im Zuge ihrer Konzerte. Wer nicht ausdrücklich die Ziele der BDS-Bewegung teilt, wird als politischer Gegner betrachtet. Und auch hier wird das Prinzip der Kollektivhaftung zur Anwendung gebracht. Und bei Alice Walker tritt es besonders klar in Erscheinung, schon wer Hebräisch spricht, ist schuldig. All das soll, wie es in den Verlautbarungen der BDS-Bewegung heißt, all das soll dazu führen, dass der jüdische Staat die, so wörtlich, Besetzung und Kolonisation allen arabischen Landes beendet und die Rechte der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum zurückzukehren respektiert, schützt und fördert. Was da so vermeintlich unschuldig im Menschenrechtsjargon daherkommt, bezweckt jedoch nicht weniger als das Ende des jüdischen Staates. Dass die Bewegung beispielsweise offen lässt, wie viel arabisches Land sie für besetzt und für kolonisiert hält, nur die Westbank oder womöglich doch ganz Israel, das ist selbstverständlich kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung, denn theoretisch lässt das die Option einer Zweistaatlichkeit offen und sorgt für die entsprechende Anhängerschaft. während es aber vor allem diejenigen ansprechen soll, die ganz Palästina befreien, das heißt eine Kein-Staat-Israel-Lösung wollen. Und dass auf dem sogenannten Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge beharrt wird, hat außer ideologischen Gründen auch ganz konkrete strategische. Denn angesichts der Tatsache, dass sich der Flüchtlingsstatus bei den Palästinensern bekanntlich vererbt und die Zahl der Flüchtlinge dadurch von anfänglich etwa 700.000 auf inzwischen rund 5,3 Millionen Menschen angewachsen ist, von denen der weitaus größte Teil ja nie in Israel gelebt hat, würde eine Rückkehr, in Anführungszeichen, eine Rückkehr dieser Menschen, die Juden in Israel zu einer Minderheit machen, die dann wieder einmal der Mehrheit ausgeliefert wäre. Also über diese Demografie versucht man da auch die entsprechenden Koordinaten zu verändern. Und aus diesen Gründen ist sogar der amerikanische Politikwissenschaftler Norman Finkelstein, wie Sie wollen, sonst selbst ein glühender Antizionist, mit scharfen Worten auf Distanz zur BDS-Kampagne gegangen. Im Februar 2012 sagte er in einem Interview, Zitat, die BDS-Aktivisten sprechen von einem dreistufigen Plan. Wir wollen ein Ende der Besatzung, das Recht auf Rückkehr und die gleichen Rechte für Araber in Israel. Sie glauben besonders schlau zu sein, aber man weiß, was das Ergebnis davon sein wird. Es wird kein Israel mehr geben. Die BDS-Kampagnen sind letztlich ein fester Bestandteil des Kampfes gegen den jüdischen Staat, der an verschiedenen Fronten und mit verschiedenen Waffen geführt wird. Mit Attentaten, Bomben und Raketen im Nahen Osten, mit Boykottaktivitäten und Kampagnen in Europa und Nordamerika. Die Antizionisten teilen sich gewissermaßen die Arbeit, um den militärisch bislang überlegenen Gegner zu Fall zu bringen. Während die einen Israel mit physischer Gewalt zu Leibe rücken, treiben die anderen unter Berufung auf die Menschenrechte dessen internationale Dämonisierung und Delegitimierung voran. Als Verstoß gegen die Menschenrechte gilt ihnen dabei ausnahmslos alles, was Israel zu seiner Selbstverteidigung unternimmt, als Eintreten für die Menschenrechte dagegen alles, was gegen den jüdischen Staat unternommen wird. Entsprechend wird selbst der palästinensische Terror als Widerstand legitimiert, israelische Verteidigungsmaßnahmen dagegen werden zum Völkermord erklärt, ja mehr noch, sie werden zu singulären Menschheitsverbrechen gemacht. Diese Menschenrechte, und das ist wichtig, sind zum zentralen Referenzpunkt der Israelfeinde geworden und das zeigt auch die Transformation des Antisemitismus. Warum das so ist, hat Rabbi Lord Jonathan Sacks Ende September in seiner bemerkenswerten Rede auf der Konferenz zur Zukunft der jüdischen Gemeinden in Europa im Europaparlament in Brüssel deutlich gemacht. Sacks sagte, wenn Menschen im Laufe der Geschichte ihren Antisemitismus rechtfertigen wollten, taten sie das, indem sie sich dabei auf den jeweils wichtigsten Wert ihrer Kultur bezogen. Im Mittelalter war das die Religion. Es gab also religiösen Antijudaismus. Im Zeitalter nach der Aufklärung war es in Europa die Wissenschaft. Die tragenden Säulen für den Antisemitismus waren die Nazi-Ideologie, Sozialdarwinismus und die wissenschaftliche Untersuchung von Rassen. Heute sind die Menschenrechte der höchste autoritative Wert der Welt. Daher wird Israel regelmäßig einer der 5 Todsünden des Menschenrechts bezichtigt. Rassismus, Apartheid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und versuchter Völkermord. Zitat Ende. Der Antisemit sieht im Juden, respektive in dessen Staat, als Kollektivsubjekt, also den, der gegen den jeweils höchsten Wert seiner Epoche frevelt. Er bringt den Heiland um, er verschmutzt die reine Rasse, er schändet das Menschenrecht. Und immer sieht sich der Antisemit selbst auf der Seite der Edlen und Guten, auf der Seite derjenigen, die die Welt vor dem größten Übel retten, indem sie dieses Übel beseitigen. Deshalb geht es der BDS-Bewegung auch nicht um das Wohl der Palästinenser, sondern um den größtmöglichen Schaden für Israel. Dass es ihr nicht um die Palästinenser zu tun ist, zeigt sich zudem bereits daran, dass keiner der BDS-Aktivisten je gegen deren nahezu völlige Entrechtung im Libanon oder gegen die regelmäßigen Gemetzel zwischen der Hamas und der Fatah seine Stimme erhoben hat. Gewalt gegen Palästinenser, die nicht von Israel ausgeübt wird, ist schlicht und ergreifend kein Thema für sie. Noch weniger Empathie bringen sie nur dem jüdischen Staat und seinen Bürgern entgegen. Niemals gab es von ihnen Protest gegen die Raketenangriffe von Hamas und Hezbollah auf Israel. Niemals haben sie sich gegen die antisemitischen Hasstiraden iranischer Präsidenten gewandt oder vor den Atomplänen Teherans gewarnt. Niemals hat es auch den Aufruf von ihnen gegeben, auf den Kauf iranischer Produkte zu verzichten oder die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für iranische Erzeugnisse. Und schon deshalb liegt es auf der Hand, dass sich die BDS-Bewegung mitnichten nur gegen die israelische Besatzung richtet. Es geht ihr um weit mehr. Auf weitere Aktivitäten der BDS-Bewegung in Deutschland werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber zunächst möchte ich etwas zur Entstehungsgeschichte der Boykottkampagnen gegen Israel sagen, die letztlich älter ist als die BDS-Bewegung, die es ja, wie gesagt, formal seit 2005 gibt. Und dazu muss man wissen, dass diese Kampagnen eben wesentlich, ich habe es am Anfang schon kurz angedeutet, von Nichtregierungsorganisationen, also von NGOs, getragen werden. Und als diesbezügliche Geburtsstunde kann dabei die berüchtigte Weltkonferenz gegen Rassismus angesehen werden, die von den Vereinten Nationen im August und September 2001 im südafrikanischen Durban veranstaltet wurde. Warum berüchtigt? Weltkonferenz gegen Rassismus klingt ja erstmal nach was Noblem. Aber eine große Mehrheit der Teilnehmerstaaten verwandelte diese Konferenz in Durban in ein regelrechtes Tribunal gegen Israel, das als Inbegriff und Ausgeburt des Rassismus und des Kolonialismus an den Pranger gestellt wurde. Das war die Konferenz der Vereinten Nationen. Was es auch gab, war ein NGO-Forum, ein sehr großes, in dem es noch weitaus ärger zuging. 1500 Nichtregierungsorganisationen nahmen damals daran teil, darunter auch so große und prominente wie Amnesty International und Human Rights Watch. In diesem Forum ist eine Schlusserklärung verabschiedet worden und in dieser Schlusserklärung wurde der jüdische Staat bezichtigt, ein Apartheid-Regime zu sein. Seitdem wird der Begriff erst so richtig populär, so richtig häufig verwendet und ethnische Säuberungen zum Nachteil der Palästinenser zu verüben. Zudem wurden Boykotte, Sanktionen und eine diplomatische Isolierung Israels gefordert. Auf dem Konferenzgelände verteilten palästinensische NGOs Kopien der Protokolle der Weisen von Zion und andere antisemitische Pamphlete, wie etwa dieses, auf dem das Konterfei Adolf Hitlers abgebildet war und gefragt wurde, was wäre, wenn ich gewonnen hätte, es gäbe kein Israel und kein palästinensisches Blutvergießen. Jüdische Teilnehmer an dem NGO-Forum wurden verbal und auch körperlich angegriffen. Es gibt zahllose Berichte davon. Das Abschlussdokument des Forums wurde in den folgenden Jahren mehr und mehr zu einer Art Aktionsplan für NGOs, die sich als pro-palästinensisch verstehen. Und es war die Grundlage für künftige NGO-Kampagnen, in denen Israel als das neue Südafrika dargestellt wurde. Vieles davon findet sich dann eben oder fand sich später auch in den Stellungnahmen der BDS-Bewegung wieder. Geboren wurde sozusagen die Durban-Strategie mit Hilfe einer menschenrechtlich verbrämten Rhetorik, unter Berufung auf fragwürdige Zeugenaussagen angeblicher Opfer und unter Ausblendung des palästinensischen Terrors sollte Israel künftig dämonisiert und delegitimiert werden. Es gibt frühe Beispiele für solche Kampagnen, beispielsweise den Versuch, den Einsatz der israelischen Armee im Jahr 2002 in Jenin als Massaker an der Zivilbevölkerung darzustellen. Der konzertierte Aufruf zu einem akademischen Boykott Israels an britischen Universitäten, ist auch älter als die UCU, und die Vielzahl an Erklärungen, in denen während des Libanonkriegs im Sommer 2006 der israelischen Armee Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen wurden, während natürlich von der Hisbollah und deren Taten nicht die Rede war oder wenn überhaupt dann nur am Rande. Auch die enge Zusammenarbeit von NGOs mit den Vereinten Nationen wäre hier zu nennen, insbesondere mit der Goldstone-Kommission des sogenannten UN-Menschenrechtsrats. Und den kann man deswegen notorisch nennen, weil er seinen edlen Namen nichts als Hohn spricht. Und um da einfach mal eine Zahl zu nennen und einen Eindruck davon zu vermitteln, wie dieser Menschenrechtsrat tickt und warum er eben seinen Namen letzten Endes so nicht verdient, sei denn, man begreift diesen Begriff der Menschenrechte als grundsätzlich kritisch und möglicherweise zeigt dieser Menschenrechtsrat auch gerade, wie das Verständnis von den Menschenrechten eben ist und spricht seinen Namen deswegen nicht unbedingt hohn, sondern gibt einfach der Tatsache Ausdruck, dass dieser Begriff der Menschenrechte vollkommen auf den Hund gekommen ist. Es gibt eine statistische Auswertung, die zeigt, welche Länder der Rat seit seiner Gründung vor knapp 10 Jahren, also 2006, bis zum August des vergangenen Jahres, wie oft wegen Menschenrechtsverstößen verurteilt hat. Das Ergebnis dieser Auswertung lautet 62 Verurteilungen des UN-Menschenrechtsrats, 62 Verurteilungen richteten sich gegen Israel. Alle anderen Länder dieser Welt kommen zusammen auf 55. 62 zu 55. Das Einzelranking möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Auf Platz 2 kommt Syrien mit 15 Verurteilungen, weit abgeschlagen also hinter Israel. Gefolgt von Myanmar mit 12, Nordkorea mit 8 und dem Iran mit 5. Und solche Menschenrechtsparadiese wie Afghanistan, der Libanon oder Pakistan sind bis jetzt gänzlich ungeschoren davongekommen. Dieser wunderbare Menschenrechtsrat hat 2009 die besagte Goldstone-Kommission eingesetzt, benannt nach diesem Herrn Richard Goldstone, früherer südafrikanischer Richter. Sie hat diese Kommission eingesetzt, um den Gaza-Krieg Ende 2008, Anfang 2009 zu untersuchen. Und heraus kam dabei ein Abschlussbericht, in dem Israel schwerster Menschenrechtsverletzungen bezichtigt wurde, während die Hamas nahezu ungeschoren davonkam. Das Interessante an diesem Bericht ist, dass er sich in wesentlichen Teilen auf zweifelhafte, nicht überprüfte sogenannte Expertisen anti-israelischer NGOs stützt. Und es ist aufschlussreich, wenn man das liest, welche Quellen die Goldstone-Kommission dabei für glaubhaft hielt und welche nicht. Aussagen von Zeugen oder Experten, die sich bei näherem Hinsehen als Aktivisten israelkritischer Organisationen entpuppen, wurden ohne weitere Nachforschung als vertrauenswürdig präsentiert, während umgekehrt Analysen und Stellungnahmen von Institutionen wie der Hamas ablehnend gegenüberstehen, entweder unterschlagen oder seitenlang niedergemacht wurden. Das ist aber nicht verwunderlich, sondern das wird erklärlich, wenn man weiß, dass einige Mitglieder der Kommission selbst jahrelang in NGOs oder deren Umfeld aktiv waren, die Israel wenig wohlgesinnt sind. Richard Goldstone selbst beispielsweise, also der Kommissionsvorsitzende, gehörte Human Rights Watch in führender Position an, einer Organisation, von der man bestimmt auch viel Gutes sagen kann, die aber in die Kritik geriet, weil sie in Saudi-Arabien Spenden für ihren Kampf gegen, wie sie es nennt, pro-israelische Interessengruppen akquiriert hatte. Erst nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Untersuchungskommission verließ Goldstone Human Rights Watch gemeinsam mit den späteren Kommissionsmitgliedern Yina Gilani und Desmond Travers. Hatte er zuvor einen von Amnesty International initiierten offenen Brief an den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon unterzeichnet, in dem das israelische Vorgehen als, so wörtlich, Angriff auf die Zivilbevölkerung in Gaza verurteilt wurde. Der Goldstone-Kommission gehörte auch Christine Chinkin an, eine frühere Beraterin von Amnesty und zudem Unterzeichnerin eines Protestschreibens vom Januar 2009 mit dem Titel »Israels Bombardierung von Gaza ist keine Selbstverteidigung, sondern ein Kriegsverbrechen«. Warum sage ich das? Diese Leute haben natürlich ein Recht, das zu tun, diese Aufrufe zu unterschreiben. Das Problem ist bloß, sie hatten ihr Urteil entsprechend bereits gefällt, bevor sie im Auftrag der UNO das Kriegsgeschehen überhaupt untersuchen sollten. Um es also deutlich zu sagen, die Boykottkampagnen, die Apartheid-Vergleiche, die drastischen Verurteilungen, die völlig einseitigen Berichte, der Goldstone Report ist nicht der einzige, all das geschieht mit dem Ziel, Israel zu verteufeln und als Unrechtsstaat darzustellen, der demnach keine Existenzberechtigung hat, sondern letztlich verschwinden muss. Der russische Historiker Leon Poliakow hat einmal geschrieben, Israel sei gewissermaßen der Jude unter den Staaten. Und in diesem Diktum wird zweierlei deutlich. Zum einen die Aussonderung, durch die Israel zum Paria-Staat gemacht wird, zum anderen die Transformation des Antisemitismus vom individuellen Juden auf den jüdischen Staat als Kollektivsubjekt. Entsprechend stark ähneln die Ideologeme des modernen Antisemitismus denen des klassischen, und das möchte ich auch in einem neueren Beispiel verdeutlichen, in dem BDS-Aktivisten und die etablierte Politik zusammenwirken. Es ist knapp ein Jahr her, da fällte die EU-Kommission den Beschluss, dass Obst, Gemüse und Kosmetika von israelischen Firmen, die ihren Standort im Westjordanland, in Ostjerusalem oder auf den Golanhöhen haben, künftig bei der Einfuhr in Mitgliedsländer der Europäischen Union gesondert gekennzeichnet werden müssen und nicht mehr die Herkunftsangabe Israel tragen dürfen. Diese Verordnung wird, das macht man in verbraucherfreundlichen Kreisen ja so, diese Verordnung wird als Schritt zu mehr Transparenz verkauft, denn die Konsumenten hätten das Recht zu erfahren, ob ein Produkt aus den besetzten Gebieten oder aus dem israelischen Kernland stammt. Erzeugnisse aus dem türkisch besetzten Teil Zyperns beispielsweise oder aus der von Marokko okkupierten Westsahara dagegen unterliegen nicht dieser Kennzeichnungspflicht. Die betrifft einzig und allein den jüdischen Staat. Das heißt, diese Verordnung hat originär politische Gründe und EU-Diplomaten haben auch nie ein Hehl daraus gemacht, Israel mit dieser Etikettierungsrichtlinie unter Druck setzen zu wollen. Für die Europäische Union scheint ausschließlich der jüdische Staat mit seiner Siedlungspolitik am Scheitern des Friedensprozesses schuld zu sein, dass nicht wenige Palästinenser ganz Israel als illegales Siedlungsprojekt betrachten und diesem Ansinnen mit Raketenbomben und Attentaten nachhelfen, ist, wie gehabt, kein Thema. Bezeichnend finde ich zudem, dass selbst Erzeugnisse aus Siedlungen, die nach jedem bisher veröffentlichten Friedensplan israelisch bleiben würden, dass auch die unter diese Richtlinie fallen. Denjenigen, die sich nach einem Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer sehen, spielt das natürlich voll in die Karten. Und dass sogar Produkte vom Golan gekennzeichnet werden sollen, was ja in der Konsequenz bedeutet, dass die EU dieses Gebiet offenbar am liebsten an Syrien zurückgegeben sähe, das wird insbesondere dem in Not geratenen syrischen Diktator Bashar al-Assad sehr zu Pass kommen. Dabei wird der Beschluss den Palästinensern nicht einmal helfen, im Gegenteil, dem palästinensischen Menschenrechtler Bassam Eid zufolge könnten rund 30.000 von ihnen, die derzeit in Siedlungen beschäftigt sind, arbeitslos wären und sie wären damit, wie Eid sagte, die Ersten, die den Preis für die Etikettierung zahlen müssen. Bereits bei der von anti-israelischen Boykotteuren ja vehement geforderten Schließung des Werkes der Firma SodaStream in Mahle Adumim vor 2 Jahren verloren rund 500 palästinensische Angestellte ihren Arbeitsplatz. Einer der größten Erfolge der BDS-Bewegung. Diese EU-Verordnung ist ein indirekter Boykottaufruf, denn natürlich soll mit dieser Verordnung erreicht werden, dass die betreffenden Produkte nicht mehr gekauft werden und möglichst gar nicht mehr in die Regale kommen. Durch diese Kennzeichnungspflicht wird die Dämonisierung, Delegitimierung und Isolierung Israels ein weiteres Stück vorangetrieben und konsequenterweise zogen dann auch in Bremen, Berlin, Bonn und Hamburg einige besonders Ungeduldige los, die nicht mehr abwarten wollten, bis die EU ihren Beschluss endlich in die Tat umsetzt. Sie spielten sich schon einmal als Kontrolleure auf und zogen sich, wie hier in Bremen, weiße Schutzmäntel über, wie um eine gefährliche Kontamination abzuwehren. Auf diesen Uniformen hatten sie selbstgebastelte Schilder befestigt, die sie als Inspekteure ausweisen sollten. Kennzeichnungspflicht von Waren aus den illegalen israelischen Siedlungen stand darunter geschrieben, zielsicher suchten diese Aktivisten Orte auf, an denen sie derartige Erzeugnisse vermuteten, beispielsweise ein großes Kaufhaus, den Markt, eine Drogerie. Wir gehen nach Verdacht vor, sagte ihr Bremer Sprecher Klaus Waliszewski, und der Verdacht, Juden könnten Unrecht tun, hat in Deutschland bekanntlich auch schon zu anderen Zeiten genügt, um sich im Recht zu fühlen, sie Mores zu lehren. Also markierten Waliszewski und seine Kameraden gleich alle israelischen Produkte, derer sie habhaft werden konnten, Kollektivhaftung natürlich, nicht mit einem gelben Stern, das tun nur Nazis, sondern mit Papierfähnchen. Vorsicht, hieß es darauf, das Produkt könnte aus einer illegalen israelischen Siedlung stammen. Fürwahr, ein uneigennütziger Dienst an den Menschenrechten also, und Klaus Waliszewski ist ja auch Bezirkssprecher bei Amnesty International in Bremen und deshalb, wie man weiß, schon qua Amt über jeden Verdacht erhaben, etwas Verwerfliches, gar Antisemitisches zu tun. In Bonn liefen die selbsternannten Inspekteure ebenfalls in weißen Schutzmänteln auf und hatten sogar eigens erstellte Formulare mitgebracht. Und auf diesen Formularen hielten sie unter der Überschrift Deutsche Zivilgesellschaft, Inspektion der Produkte israelischer Unternehmen mit deutscher Gründlichkeit die Ergebnisse ihrer gestrengen Prüfungen fest. Die Rubriken hießen, Sie können sie auch sehen, Artikel, Herkunftsangabe, tatsächliche Herkunft, angegebene israelische Firma, angegebene deutsche Firma, Barcode sowie Verdacht. Soll niemand behaupten, bei der Verfolgung jüdischer Verbrechen gehe es in Deutschland nicht bürokratisch korrekt zu. Ein Sinn für Symbolik haben die Damen und Herren von der BDS-Bewegung also, und schon diese Symbolik verdeutlicht ihre ideologische Grundlage und Motivation, den Antisemitismus nämlich, auch wenn sie das vehement bestreiten. Die uniformartige weiße Schutzkleidung, mit der eine Seuchengefahr suggeriert wird, die bandenförmige Organisierung als selbstermächtigte Vollstrecker des Volkswillens unter dem wohlklingenden Label Zivilgesellschaft, die gründliche Inspektion und detaillierte Erfassung in Listen als Vorstufe zur Säuberung, der Verdacht, also das Gerücht über die Juden, wie Adorno den Antisemitismus definierte, schließlich die Kennzeichnung, also Stigmatisierung von allem, was für jüdisch gehalten wird, und der Aufruf zum Boykott. Es bedarf, wie ich finde, keiner großen assoziativen Fertigkeiten, um zu erkennen, wonach die Inspekteure trachten. Aus der alten NS-Parole "Kauft nicht beim Juden" haben sie ein "Kauft nicht beim Juden unter den Staaten" gemacht. Genau das ist auf den Punkt gebracht, überhaupt die Parole der BDS-Bewegung. Und doch sind solche BDS-Aktivisten letztlich nur die Vorhut, die Avantgarde gewissermaßen, aber nicht das eigentliche Problem. Denn sie fühlen sich zwar ermächtigt, haben aber keine unmittelbare Macht, wovon schon das Hausverbot zeugt, das gegen ihre Bremer Abordnung für sämtliche Filialen einer großen Drogerie verhängt wurde. Viel schwerer wiegt der Kennzeichnungsbeschluss der EU-Kommission, denn dieser ordnet europaweit verbindlich an, was deutsche BDS-Aktivisten nur in einigen Läden vorwegzunehmen versucht haben. Ihr gießt ihr Ressentiment also in Gesetzesform, was für einen Schaden ungleich größeren Ausmaßes sorgt, nicht so sehr wirtschaftlich, sondern in erster Linie politisch. Und der EU-Beschluss zeigt, dass Teile der Forderungen der BDS-Bewegung inzwischen zur europäischen Politik geworden sind. Delegitimierungskampagnen gegen Israel gibt es aber nicht nur im politischen, kulturellen, ökonomischen und wissenschaftlichen Bereich, sondern auch gewissermaßen im Sportlichen. Ich möchte das ganz kurz an zwei jüngeren Beispielen verdeutlichen, die den Fußball betreffen. Wie Sie sicherlich wissen, gehört Israel fußballerisch zu Europa. Der israelische Fußballverband ist seit Anfang der 90er Jahre Mitglied im europäischen Fußballverband der UEFA. Das ist ja eigentlich einigermaßen kurios, denn israelische Teams müssten ja geografisch gesehen eigentlich ihre Spiele in Asien austragen, aber angesichts permanenter Boykotte und Boykottdrohungen seitens der in diesem Fall nicht nur sportlichen Gegner war das nicht zu bewerkstelligen. So kam es, dass der israelische Verband schließlich in Europa seine sportliche Heimat fand und im Sommer 2013 erstmals ein großes Fußballturnier austragen durfte, nämlich die Europameisterschaft der Unter-21-Jährigen. Die Begeisterung im Land war damals groß. Viele Israelis sind fußballbegeistert, die Stadien waren sehr gut gefüllt und auch mit der Sicherheit gab es entgegen manch anderslautender Befürchtung ebenfalls keine Probleme. Aber zugleich machten verschiedene Geschehnisse im Vorfeld des Turniers deutlich, dass Israel von viel zu vielen eben immer noch nicht als gleich und vollwertiges Mitglied in Fußball-Europa betrachtet wird. Denn es gab allerlei politischen Protest. Im November 2012 beispielsweise traten mehr als 50 Fußballprofis, darunter auch die früheren Bundesligaspieler Papis Demba Sissé und Demba Ba, mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit, in der sie gegen die israelischen Militärschläge im Gazastreifen protestierten und sich dagegen aussprachen, die Europameisterschaft in Israel stattfinden zu lassen. Da war es ja schon längst beschlossene Sache, dass es dort über die Bühne gehen wird. Im Frühjahr 2013 störten einige Demonstranten eine Abendveranstaltung des Europäischen Fußballverbands im Rahmen eines UEFA-Kongresses in London, in dem sie dort anti-israelische Parolen riefen und eine palästinensische Fahne schwenkten. Und noch wenige Tage vor dem Beginn dieses Turniers, dieses U21-Turniers, unternahmen einige besonders notorische Gegner Israels einen letzten Versuch, die UEFA zur Absage des Turniers im jüdischen Staat zu bewegen. Der Europäische Verband belohne, so hieß es wörtlich, Israels grausames und gesetzloses Verhalten, so stand es in einem offenen Brief, den unter anderem der ehemalige südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu, auch er ein Unterstützer der BDS-Bewegung, der französisch-malische Ex-Fußballprofi Frédéric Canutti und der britische Filmregisseur Ken Loach unterschrieben hatten. Auch er ja bekanntlich ein BDS-Aktivist. Die UEFA, so schrieben die Initiatoren weiter, soll es Israel nicht gestatten, ein prestigeträchtiges Fußballereignis dazu zu benutzen, um seine rassistisch motivierte Verweigerung von Rechten für die Palästinenser und die illegale Besatzung von palästinensischem Land zu übertünchen. Auch wenn es schon sehr spät sei, fordere man die UEFA dazu auf, die Entscheidung, Israel dieses Turnier austragen zu lassen, zu widerrufen, bekanntlich und glücklicherweise ohne Erfolg. Gar nicht mehr dazugehören sollte Israel, wenn es nach dem Willen des palästinensischen Fußballverbands ginge, dessen Präsident Jibril Rajoub hatte im Vorfeld des Kongresses des Weltfußballverbands FIFA Ende Mai 2015 einen Antrag auf Ausschluss des israelischen Verbandes aus der FIFA gestellt. Sie sehen Jibril Rajoub hier mit einem anderen Sympathieträger. Zur Begründung hieß es, Israel lasse Vereine aus Siedlungen in der Westbank am regulären Spielbetrieb teilnehmen und schränke die Bewegungsfreiheit palästinensischer Fußballer durch Schikanen an den Grenzen unzulässig ein. Dazu muss man wissen, dass Rajoub nicht nur ein Sportfunktionär, sondern auch und vor allem ein Politiker ist. Wegen terroristischer Aktivitäten hat er 17 Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht. Unter Arafat war er Sicherheitschef der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Und noch heute ist er strikt gegen jegliche Annäherung zwischen den Palästinensern und Israel. Für ihn ist, Zitat, jede gemeinsame sportliche Aktivität mit dem zionistischen Feind zum Zwecke der Normalisierung ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jede gemeinsame sportliche Aktivität. Hier hört man diese BDS-Sprache natürlich raus. Man müsse Israel, so findet Jibril Rajoub, auf allen Ebenen konfrontieren. Zitat, durch eine Eskalation des Widerstands, durch Boykott und Isolation sowie durch den Stopp jeder Form von Normalisierung, auch auf den Gebieten der Politik, der Hochschulen, des Handels und der Wirtschaft. Zitat Ende. Die Option eines bewaffneten Aufstandes ist für ihn ebenfalls nicht vom Tisch. Ende April 2013 hatte er in einem Fernsehinterview sogar bedauert, dass die Palästinenser keine Atomwaffen besitzen, andernfalls würden sie sofort gegen Israel einsetzen. Alles nachzuhören in den entsprechenden Videos auf diversen Portalen. Auf dem FIFA-Kongress zog Rajoub den Ausschlussantrag seines palästinensischen Fußballverbands im letzten Moment zurück. Die erforderliche Dreiviertelmehrheit hätte er wahrscheinlich auch verfehlt. Ersatzweise wurde sein Vorschlag, eine FIFA-Kommission einzusetzen, die unter anderem die Bewegungsfreiheit palästinensischer Spieler und Funktionäre überwacht und Rassismus im israelischen Fußball untersucht, vom Kongress mit großer Mehrheit angenommen. Letztlich hat Rajoub das bekommen, was er wollte. Seine ursprüngliche Maximalforderung diente vor allem dazu, den Preis für Israel in die Höhe zu treiben und die Dämonisierung und Delegitimierung des jüdischen Staates auf der diplomatischen Ebene voranzutreiben. Nur am Rande sei erwähnt, dass Israel nicht aus Jux und Dollerei palästinensische Fußballer gelegentlich an Grenzübergängen aufhält. In der Vergangenheit gab es mehrere Fälle, in denen sie gestoppt wurden, weil sie zuvor in terroristische Aktivitäten verwickelt waren. Zu nennen wäre in diesem Kontext beispielsweise Samir Farish Muhammad, der als Bote zwischen der Hamas und einem Hamas-Terroristen in Katar fungierte und deshalb im Sommer 2014 vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet festgenommen wurde. Oder Omar Abu Waiz, damals Torhüter der palästinensischen Olympiamannschaft, der im Januar 2012 gemeinsam mit einem weiteren Fußballer einen Anschlag auf israelische Soldaten verübt und dafür von der israelischen Armee inhaftiert wurde. Ich hoffe, ich habe ein bisschen deutlich machen können, auf welchen Ebenen sich die Boykott- und Delegitimierungskampagnen gegen Israel abspielen, welche Auswirkungen sie haben und welche Bündnisse sie hervorbringen. Die BDS-Bewegung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil und besonders problematisch wird es eben dort, wo sie Erfolg mit ihrer Ideologie und ihren Aktivitäten hat. Das ist beispielsweise der Fall, wenn Künstler ihre Auftritte in Israel absagen, wenn israelische Wissenschaftler nicht mehr an Universitäten sprechen können, wenn Gewerkschaften die Verbindungen zur Histadrut kappen, wenn anti-israelische NGOs maßgeblichen Einfluss in Einrichtungen der UNO erlangen und dort die Dämonisierung des jüdischen Staates vorantreiben oder wenn die Europäische Union israelische Produkte kennzeichnet und damit indirekt zu einem Boykott aufruft. In seinem Buch Allein unter Juden kritisiert der amerikanisch-israelische Publizist Tuvia Tenbaum die Arbeit der Nahost-NGOs und ihre Unterstützung aus Europa scharf. Er sei bei seinen Recherchen auf viele Vereinigungen gestoßen, die angeblich die Durchsetzung der Menschenrechte und den Frieden zum Ziel haben. Sie widmeten sich, so Tenbaum, in Wahrheit aber der Zerstörung des Staates Israel und der Delegitimierung seiner jüdischen Bürger. Die europäischen Aktivisten, so Tenbaum, reisten dabei tausende von Kilometern, um den Juden zu erwischen, wo immer sie ihn finden. Sie verstünden sich als rechtschaffene Leute, seien aber in Wirklichkeit Menschen, so sagt er, die an einem Überlegenheitsgefühl kranken, und ihr Judenhass ist unerträglich. Und damit hat Tenbaum auf den Punkt gebracht, was diese anti-israelischen Kampagnen wie die der BDS-Bewegung kennzeichnet. Der vermeintliche Einsatz der Aktivisten für Frieden, Freiheit und Humanität ist nichts als ein rhetorischer Kniff, um den Hass auf Juden im Allgemeinen und den jüdischen Staat im Besonderen zu bemänteln. Um die Palästinenser geht es dabei, wie gesagt, nicht. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Wäre es den Aktivisten und deren Wohl zu tun, dann müssten sie sowohl die islamistische, antisemitische Hamas und andere palästinensische Terrorbanden wie den islamischen Dschihad, als auch die korrupte und nicht weniger judenfeindliche Fatah einer kompromisslosen Kritik unterziehen und deutlich machen, dass sie es sind, die den Palästinensern die Freiheit nehmen und die Menschenrechte täglich mit Füßen treten. Dass das nicht geschieht, sondern diese Organisationen sogar von den anti-israelischen Aktivisten und ihren Gruppierungen unterstützt werden, das zeigt deutlich, worum es bei diesen Kampagnen gegen den jüdischen Staat eigentlich geht. Man muss also festhalten, dass die anti-israelischen Kampagnen von NGOs auch keineswegs eine randständige Angelegenheit sind. Vielmehr finden solche Kampagnen ja häufig Eingang in die Politik der Vereinten Nationen und der Europäischen Union, nur zwei Beispiele zu nennen. Sie haben massive Auswirkungen auf den universitären, kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen Betrieb, und darin zeigt sich ihre Gefährlichkeit. Denn Israel wird damit zunehmend delegitimiert, während es sich gleichzeitig der Angriffe seiner bewaffneten Feinde ausgesetzt sieht. Und diese Mischung zielt auf die Existenz des jüdischen Staates. Vordergründig wird Israel dafür angeprangert, was es tut. Vordergründig geht es um Besatzung, Flüchtlinge, Krieg. Aber bei näherem Hinsehen bleibt es eben nicht dabei, sondern es wird deutlich, dass es nicht darum geht, was Israel tut oder lässt, sondern darum, dass es überhaupt existiert. Die radikalen Kräfte der Boykottbewegung sehen ganz Israel als besetztes arabisch-palästinensisches Land an, und die vermeintlich weniger radikalen Kräfte widersprechen nicht. Die Flüchtlinge sind nur ein Faustpfand, und was das Thema Krieg betrifft, läuft alles stets darauf hinaus, und das ist wichtig, läuft alles stets darauf hinaus, dass Israel sich immer unverhältnismäßig verhält, sich also am liebsten gar nicht verteidigen soll. Die Boykotte dienen insoweit auch nicht den Palästinensern, sondern sie richten sich per Selbstzweck gegen Israel. Sie sind also kein Mittel zu irgendwas, sondern bereits ein Teil des antisemitischen Ziels. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.